Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 263, an Schiller, Weimar, 27. Dezember 1796. Ihr Paket erhalte ich zu einer Zeit, da ich so äußerst zerstreut bin, dass ich weder die Sache, wie sie verdient, überdenken, noch darüber etwas beschließen kann. Lassen Sie mich also nur vorläufig eine ungefähre Meinung sagen und übereilen Sie nichts. Der Gegner hat sich zu seiner Replik alle Zeit genommen. Lassen Sie uns ja, da uns kein Termin zwingt, den Vorteil der reifsten Überlegung nicht leidenschaftlich aus der Hand geben. Sie ist um desto nötiger, als die Sache prosaisch verhandelt werden soll, und das erste Wort ist von der größten Bedeutung. Meo voto müsste unsere Prosa so ästhetisch als möglich sein, ein rednerischer, juristischer, sophistischer Spaß, der durch seine Freiheit und Übersicht der Sache wieder an die Xenien selbst erinnerte. Ihr Aufsatz scheint mir zu ernsthaft und zu gutmütig. Sie steigen freiwillig auf den Kampfplatz, der dem Gegner bequem ist. Sie kontestieren litem und lassen sich ein, ohne von den Exzeptionen Gebrauch zu machen, die so schön bei der Hand liegen. Flüchtig betrachtet sehe ich die Sache so an. Ein ungenannter Herausgeber von zwei Journalen greift einen genannten Herausgeber von einem Journal und einem Almanach deshalb an, dass er in einigen Gedichten verleumdet und als Mensch angegriffen worden sei. Nach meiner Meinung muss man ihn bei dieser Gelegenheit aus seinem bequemen Halbinkognito heraustreiben und zuerst von ihm verlangen, dass er sich auf seinen Journalen nenne, damit man doch auch seinen Gegner kennenlerne. Zweitens, dass er die Gedichte wieder abdrucken lasse, die er auf sich zieht, damit man wisse, wovon die Rede sei und worüber gestritten wird. Diese beiden Präliminarfragen müssen erst erörtert sein, ehe man sich einlässt. Sie inkommodieren den Gegner aufs Äußerste, und er mag sich benehmen, wie er will, so hat man Gelegenheit, ihn zu persiflieren. Die Sache wird lustig, die Zeit wird gewonnen, es erscheinen gelegentlich noch mehrere Gegner, denen man immer beiher etwas abgeben kann, das Publikum wird gleichgültig und wir sind in jedem Sinne im Vorteil. Ich finde auf der Reise gewiss so viel Humor und Zeit, um einen solchen Aufsatz zu versuchen. Da wir Freunde haben, die sich für uns interessieren, so lassen sie uns nicht unberaten zu Werke gehen. Seitdem ich Ihnen jene Bemerkungen über die Elegie danke, habe ich manches erfahren und gedacht, und ich wünsche Ihnen bei der gegenwärtigen Schluss fehlt.